Schnee mir ins Gesicht schüttelt mich hinunter. Wenn mein Herz im Busen spricht, sing ich hell und munter. Höre nicht, was es mir sagt, habe keine Ohren. Fühle nicht, was es mir klagt, Klagen ist für Toren. Lustig in die Welt hinein, gegen Wind und Wetter. Will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. Lustig in die Welt hinein, gegen Wind und Wetter. Will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter.